Achtes Kapitel. Der Abgrund. So erreichte denn am Freitag beim Hereinbrechen der Nacht, es war der letzte Tag des Jahres, der Kommissär, die Beine hochgebettet, im Wagen die Stadt Zürich. Hungertobel fuhr selbst. Und dies, weil er sich um den Freund Sorgen machte, noch vorsichtiger als gewöhnlich. Die Stadt leuchtete gewaltig in ihren Lichtkaskaden auf. Hungertobel geriet in dichte Wagenschwärme, die von allen Seiten in diese Lichtfülle hineinglitten, sich in die Nebengassen verteilten und ihre Eingeweide öffneten, aus denen es nun herausquoll, Männer, Weiber, alle gierig auf diese Nacht, auf dieses Ende des Jahres, alle bereit, ein Neues anzufangen und weiterzuleben. Der Alte saß unbeweglich hinten im Wagen, verloren in der Dunkelheit des kleinen, gewölbten Raumes. Er bat Hungertobel, nicht den direktesten Weg zu nehmen. Er schaute lauernd in das unermüdliche Treiben. Die Stadt Zürich war ihm sonst nicht recht sympathisch. 400.000 Schweizer auf einem Fleck fand er etwas übertrieben. Die Bahnhofstraße, durch die sie jetzt fuhren, hasste er. Doch bei dieser geheimnisvollen Fahrt nach einem ungewissen und drohenden Ziel, bei dieser Fahrt nach der Realität, wie er zu Hungertobel sagte, faszinierte ihn die Stadt. Aus dem schwarzen, glanzlosen Himmel herab fing es an zu regnen, dann zu schneien, um endlich wieder zu regnen, silberne Fäden in den Lichtern. Menschen, Menschen, immer neue Massen wälzten sich auf beiden Seiten der Straße dahin, hinter den Vorhängen von Schnee und Regen. Die Trams waren überfüllt. Schemenhaft leuchteten hinter den Scheiben Gesichter auf, Hände, die Zeitungen umklammerten. Alles fantastisch im silbernen Licht, vorüberziehend, versinkend. Zum ersten Mal seit seiner Krankheit kam sich Berlach als einer vor, dessen Zeit vorbei war, der die Schlacht mit dem Tode, diese unabänderliche Schlacht, verloren hatte. Der Grund, der ihn unwiderstehlich nach Zürich trieb, dieser mit zäher Energie ausgebaute und doch wieder nur zufällig in den müden Wellen der Krankheit zusammengeträumte Verdacht, schien ihm nichtig und wertlos. Was sollte man sich noch abmühen? Wozu? Weshalb? Er sehnte sich nach einem Zurücksinken, nach endlosem, traumlosem Schlaf. Hungertobel fluchte innerlich. Er spürte die Resignation des Alten hinter sich und machte sich Vorwürfe, dem Abenteuer nicht Einhalt geboten zu haben. Die unbestimmte nächtliche Fläche des Sees flutete ihnen entgegen. Der Wagen glitt langsam über die Brücke. Ein Verkehrspolizist tauchte auf, ein Automat, der mechanisch die Arme und Beine bewegte. Berlach dachte flüchtig an Fortschick, an den unseligen Fortschick, der jetzt in Bern in einer schmutzigen Dachkammer mit fiebriger Hand das Pamphlet schrieb. Dann verlor er auch diesen Halt. Er lehnte sich zurück und schloss die Augen. Die Müdigkeit wurde gespenstischer, gewaltiger in ihm. Man stirbt, dachte er. Einmal stirbt man. In einem Jahr, wie die Städte, die Völker und die Kontinente einmal sterben. Krepieren, dies ist das Wort, krepieren. Und die Erde wird sich immer noch um die Sonne drehen, in der immer gleichen, unmerklich schwankenden Bahn, stur und unerbittlich, in rasendem und doch so stillem Lauf, immerzu, immerzu. Was liegt daran, ob diese Stadt hier lebt oder ob die graue, wässrige, leblose Fläche alles zudeckt, die Häuser, die Türme, die Lichter, die Menschen? Waren es die bleiernen Wogen des toten Meeres, die ich durch die Dunkelheit von Regen und Schnee schwimmen sah, als wir über die Brücke fuhren? Ihm wurde kalt. Die Kälte des Weltalls, diese nur von Ferne erahnte, große, steinige Kälte, senkte sich auf ihn. Die flüchtige Spur, eine Sekunde lang, eine Ewigkeit lang. Er öffnete die Augen und starrte aufs Neue hinaus. Das Schauspielhaus tauchte auf, verschwand. Der Alte sah vorne seinen Freund. Die Ruhe des Arztes, diese gütige Ruhe, tat ihm wohl. Er ahnte nicht dessen Unbehagen. Vom Anhauch des Nichts gestreift, wurde er wieder wach und tapfer. Bei der Universität bogen sie nach rechts. Die Straße stieg, wurde dunkler. Eine Kurve schloss sich an die andere. Der Alte ließ sich treiben. Hell, aufmerksam, unerschütterlich. Neuntes Kapitel. Der Zwerg. Hungertobels Wagen hielt in einem Park, dessen Tannen unmerklich in den Wald übergehen mussten, wie Bärlach vermutete. Denn er konnte den Waldrand, der den Horizont abschloss, nur ahnen. Hier oben schneite es nun in großen, reinen Flocken. Durch den fallenden Schnee erblickte der Alte undeutlich die Front des langgestreckten Spitals. Das hell erleuchtete Portal, in dessen Nähe der Wagen stand, war tief in die Front eingelassen und von zwei Fenstern flankiert, die kunstvoll vergittert waren und von denen aus man das Portal überwachen konnte, wie der Kommissär dachte. Hungertobel steckte schweigend eine Little Rose in Brand, verließ den Wagen und verschwand im Eingang. Der Alte war allein. Er beugte sich vor und überschaute das Gebäude, soweit dies in der Dunkelheit möglich war. Der Sonnenstein, dachte er. Die Wirklichkeit. Der Schnee fiel dichter, kein einziges der vielen Fenster war erleuchtet. Nur manchmal flackerte durch die fallenden Massen ein undeutlicher Schein. Wie tot lag der weiße, gläserne, modern konstruierte Komplex vor ihm. Der Alte wurde unruhig. Hungertobel schien nicht zurückkehren zu wollen. Er schaute auf die Uhr. Es musste jedoch kaum eine Minute vergangen sein. »Ich bin nervös«, dachte er und lehnte sich zurück in der Absicht, die Augen zu schließen. Da fiel Bärlachs Blick durch die Wagenscheibe, an der außen der geschmolzene Schnee in breiten Spuren hinunterlief, auf eine Gestalt, die im Gitter des Fensters hing, das sich links vom Spitaleingang befand. Zuerst glaubte er, einen Affen zu sehen. Dann aber erkannte er erstaunt, dass es ein Zwerg war, einer, wie man ihn bisweilen im Zirkus zur Belustigung des Publikums antrifft. Die kleinen Hände und Füße waren nackt und umklammerten nach Affenart das Gitter, während sich der riesenhafte Schädel dem Kommissär zuwandte. Es war ein zusammengeschrumpftes, uraltes Gesicht von einer bestialischen Hässlichkeit, mit tiefen Rissen und Falten, entwürdigt von der Natur selbst, das den Alten mit großen, dunklen Augen anglotzte, unbeweglich wie ein verwitterter, moosüberwachsener Stein. Der Kommissär beugte sich vor und presste sein Gesicht gegen die nasse Scheibe, um besser, genauer zu sehen, doch schon war der Zwerg verschwunden, mit einem katzenhaften Sprung rückwärts ins Zimmer, wie es schien. Das Fenster war leer und dunkel. Nun kam Hungertobel und hinter ihm zwei Schwestern, doppelt weiß in diesem unaufhörlichen Schneetreiben. Der Arzt öffnete den Wagen und erschrak, als er Bärlachs bleiches Gesicht bemerkte. »Was mit ihm los sei?« flüsterte er. »Nichts«, gab der Alte zur Antwort. »Er müsse sich nur an dieses moderne Gebäude gewöhnen. Die Wirklichkeit sei doch immer wieder ein wenig anders, als man so glaube.« Hungertobel spürte, dass der Alte etwas verschwieg und blickte misstrauisch nach ihm. »Nun, es wäre soweit«, ob er Emmenberger gesehen habe, flüsterte der Kommissär. Er habe mit ihm gesprochen, berichtete Hungertobel. Es ist kein Zweifel möglich, Hans, dass er es ist. Ich habe mich in Ascona nicht getäuscht. Die beiden schwiegen. Draußen warteten schon etwas ungeduldig die Schwestern. Hungertobel dachte, wir jagen einem Phantom nach. Emmenberger ist ein harmloser Arzt. Und dieses Spital ist eines wie andere auch, nur kostspieliger. Hinten im Wagen, in dem nun fast undurchdringlichen Schatten, saß der Kommissär und wusste genau, was Hungertobel dachte. Wann wird er mich untersuchen? Jetzt. Der Arzt spürte, wie der Alte munter wurde. Dann nimm hier Abschied von mir, Samuel. Du kannst dich nicht verstellen. Und man darf nicht wissen, dass wir Freunde sind. Von diesem ersten Verhör wird viel abhängen. Verhör? Was denn sonst? Emmenberger wird mich untersuchen und ich ihn vernehmen. Sie reichten einander die Hand. Die Schwestern kamen. Nun waren es vier. Der Alte wurde auf einen Rollwagen von blitzendem Metall geschoben. Zurücksinkend sah er noch, wie Hungertobel den Koffer herausgab. Dann blickte der Alte hinauf in eine schwarze, leere Fläche, von der die Flocken herunterschwebten, in leisen, unbegreiflichen Wirbeln, wie tanzend, wie versinkend, im Licht aufleuchtend, um einen Augenblick nass und kalt sein Gesicht zu berühren. Der Schnee wird nicht lange halten. Das Rollbett wurde durch den Eingang geschoben. Von draußen hörte er noch, wie sich Hungertobels Wagen entfernte. Er fährt. Er fährt. Über dem Alten wölbte sich eine weiße, blitzende Decke, von großen Spiegeln unterbrochen, in denen er sich sah, ausgestreckt und hilflos. Ohne Erschütterung und ohne Geräusch glitt der Wagen durch geheimnisvolle Korridore. Nicht einmal die Schritte der Schwestern waren zu hören. An den gleißenden Wänden zu beiden Seiten klebten schwarze Ziffern. Unsichtbar waren die Türen in das Weiß eingefügt. In einer Nische dämmerte der nackte, feste Leib einer Statue. Von neuem nahm Berlach die sanfte und doch grausame Welt eines Spitals auf. Und hinter ihm das rote, dicke Gesicht einer Krankenschwester, die den Wagen schob. Der Alte hatte wieder die Hände hinter seinem Nacken verschränkt. »Gibt es hier einen Zwerg?« fragte er auf Hochdeutsch, denn er hatte sich als einen Auslandschweizer anmelden lassen. Die Krankenschwester lachte. »Aber Herr Kramer, wie kommen Sie auf eine solche Idee?« Sie sprach ein schweizerisch gefärbtes Hochdeutsch, aus dem er schließen konnte, dass sie eine Bernerin war. So sehr ihn die Antwort misstrauisch machte, so schien ihm dies dann doch wieder etwas Positives. Er war hier wenigstens unter Bernern. »Wie heißen Sie denn, Schwester?« »Ich bin die Schwester Clary.« »Aus Bern, nicht wahr?« »Aus Biglen, Herr Kramer.« »Die werde er bearbeiten«, dachte der Kommissär. Zehntes Kapitel. Das Verhör. Berlach, den die Schwester in einen, wie es auf den ersten Blick schien, gläsernen Raum schob, der sich in gleißender Helle vor ihm auftat, erblickte zwei Gestalten. Leicht gebückt, hager, die eine, ein Weltmann, auch im Berufsmantel, mit dicker Hornbrille, die jedoch die Narbe an der rechten Braue nicht zu verdecken vermochte, Dr. Fritz Emmenberger. Dieser alte Blick streifte den Arzt vorerst nur flüchtig. Mehr beschäftigte er sich mit der Frau, die neben dem Manne stand, den er verdächtigte. Frauen machten ihn neugierig. Er betrachtete sie misstrauisch. Als Berner waren ihm studierte Frauen unheimlich. Die Frau war schön, das musste er zugeben. Und als alter Junggeselle hatte er eine doppelte Schwäche dafür. Sie war eine Dame. Das sah er auf den ersten Blick. So vornehm und so zurückhaltend stand sie in ihrem weißen Ärztemantel neben Emmenberger, der doch ein Massenmörder sein konnte. Aber sie war ihm doch etwas zu nobel. Man könnte sie direkt auf einen Sockel stellen, dachte der Kommissär erbittert. Grüß euch, sagte er, sein Hochdeutsch fallen lassend, das er noch eben mit Schwester Claire gesprochen hatte. Es freue ihn, einen so berühmten Arzt kennenzulernen. Er spreche ja Berndeutsch, antwortete der Arzt ebenfalls im Dialekt. Als Auslandberner werde er sein Milchmauchterli wohl noch können, brummte der Alte. Nun, das habe er festgestellt, lachte Emmenberger. Die kunstgerechte Aussprache des Milchmauchterli sei immer noch das Kennwort der Berner. Hungertobel hat recht, dachte Berlach. Nele ist er nicht. Ein Berliner hätte es nie zum Milchmauchterli gebracht. Er schaute sich die Dame von Neuem an. Meine Assistentin Dr. Marlock, stellte der Arzt vor. So, sagte der Alte trocken, das freue ihn ebenfalls. Und dann fragte er unvermittelt, den Kopf ein wenig nach dem Arzt drehend, waren Sie nicht in Deutschland, Dr. Emmenberger? Vor Jahren. Da war ich einmal dort, doch meistens in Santiago de Chile. Nichts verriet indessen, was er denken mochte und ob ihn die Frage beunruhigte. In Chile. In Chile. Emmenberger steckte sich eine Zigarette in Brand und ging zum Schaltpult. Nun lag der Raum im Halbdunkeln, notdürftig von einer kleinen blauen Lampe über dem Kommissär erhellt. Nur der Operationstisch war sichtbar. Und die Gesichter der zwei vor ihm stehenden weißen Gestalten. Auch erkannte der Alte, dass der Raum mit einem Fenster abgeschlossen wurde, durch welches von außen her einige ferne Lichter brachen. Der rote Punkt der Zigarette, die Emmenberger rauchte, bewegte sich auf und nieder. »In solchen Räumen raucht man sonst nicht«, fuhr es dem Kommissär durch den Kopf. »Ein wenig habe ich ihn doch schon aus der Fassung gebracht.« »Wo denn Hungertobel geblieben sei?«, fragte der Arzt. »Den habe er fortgeschickt«, antwortete Berlach. »Ich will, dass Sie mich ohne sein Dabeisein untersuchen.« Der Arzt schob seine Brille in die Höhe. »Ich glaube, dass wir zu Dr. Hungertobel doch wohl Vertrauen haben können.« »Gewiss.« »Sie sind krank. Die Operation war gefährlich und gelingt nicht immer. Hungertobel sagte mir, dass Sie sich darüber im Klaren sind. Das ist gut. Wir Ärzte brauchen mutige Patienten, denen wir die Wahrheit sagen dürfen. Ich hätte die Anwesenheit Hungertobels bei der Untersuchung begrüßt. Und es tut mir leid, dass Hungertobel Ihrem Wunsche nachgekommen ist. Wir müssen als Mediziner zusammenarbeiten. Das ist eine Forderung der Wissenschaft.« »Das könne er als Kollege gut verstehen«, antwortete der Kommissär. Emmenberger wunderte sich. »Was er denn damit meine?«, fragte er. »Seines Wissens sei Herr Kramer kein Arzt.« »Das ist einfach. Sie spüren Krankheiten auf und ich Kriegsverbrecher.« Emmenberger steckte sich eine neue Zigarette in Brand. »Für einen Privatmann wohl eine nicht ganz ungefährliche Beschäftigung.« »Eben. Und nun bin ich mitten im Suchen krank geworden und zu Ihnen gekommen. Das nenne ich Pech, hier auf dem Sonnenstein zu liegen. Oder ist es ein Glück?« »Über den Krankheitsverlauf könne er noch keine Prognose stellen«, antwortete Emmenberger. »Hungertobel scheine nicht gerade zuversichtlich zu sein.« »Sie haben mich ja auch noch nicht untersucht. Und dies ist auch der Grund, warum ich unseren braven Hungertobel nicht bei der Untersuchung haben wollte. Wir müssen unvoreingenommen sein, wenn wir in einem Fall weiterkommen wollen. Und weiterkommen wollen wir nun einmal, Sie und ich, denke ich. Es gibt nichts Schlimmeres, als sich von einem Verbrecher oder auch von einer Krankheit eine Vorstellung zu machen, bevor man den Verdächtigen in seiner Umgebung studiert und seine Gewohnheiten untersucht hat.« »Da habe er recht«, entgegnete der Arzt. »Obgleich er als Mediziner nichts von Kriminalistik verstehe, leuchte ihm das ein. Nun, er hoffe, dass sich Herr Kramer auf dem Sonnenstein etwas von seinem Beruf werde erholen können.« Dann zündete er sich eine dritte Zigarette an und meinte, »Ich denke, dass die Kriegsverbrecher Sie hier in Ruhe lassen.« Emmenbergers Antwort machte den Alten einen Augenblick misstrauisch. »Wer verhört wen?« dachte er und schaute in Emmenbergers Gesicht, in dieses im Licht der einzigen Lampe maskenhafte Antlitz mit den blitzenden Brillengläsern, hinter denen die Augen übergroß und spöttisch schienen. »Lieber Doktor, Sie werden auch nicht behaupten, in einem bestimmten Land gäbe es keinen Krebs.« »Das soll doch nicht etwa heißen, dass es in der Schweiz Kriegsverbrecher gäbe.« Der Alte sah den Arzt prüfend an. »Was in Deutschland geschah, geschieht in jedem Land, wenn gewisse Bedingungen eintreten. Diese Bedingungen mögen verschieden sein. Kein Mensch, kein Volk ist eine Ausnahme. Von einem Juden, Dr. Emmenberger, den man in einem Konzentrationslager ohne Narkose operierte, hörte ich, es gebe nur einen Unterschied bei den Menschen, den zwischen den Peinigern und den Gepeinigten. Ich glaube jedoch, es gibt auch den Unterschied zwischen den Versuchten und den Verschonten. Da gehören denn wir Schweizer, Sie und ich, zu den Verschonten, was eine Gnade ist und kein Fehler, wie viele sagen. Denn wir sollen ja auch beten, führe uns nicht in Versuchung. So bin ich denn in die Schweiz gekommen, nicht um Kriegsverbrecher im Allgemeinen zu suchen, sondern um einen Kriegsverbrecher aufzuspüren, von dem ich freilich nicht viel mehr, denn ein undeutliches Bild kenne. Aber nun bin ich krank, Dr. Emmenberger, und die Jagd ist über Nacht zusammengebrochen, so dass der Verfolgte noch nicht einmal weiß, wie sehr ich ihm auf der Spur war. Ein jämmerliches Schauspiel. Dann habe er freilich kaum eine Chance mehr, den Gesuchten zu finden, antwortete der Arzt gleichgültig und blies den Zigarettenrauch von sich, der über des alten Haupt einen feinen, milchig aufleuchtenden Ring bildete. Berlach sah, wie er der Ärztin mit den Augen ein Zeichen gab, die ihm nun eine Injektionsspritze reichte. Emmenberger verschwand für einen Augenblick im Dunkel des Saales, dann, als er wieder sichtbar wurde, hatte er eine Tube bei sich. »Ihre Chancen sind gering.« Er füllte die Spritze mit einer farblosen Flüssigkeit. »Ich habe noch eine Waffe. Nehmen wir Ihre Methode, Doktor. Sie empfangen mich, wie ich an diesem letzten trüben Tag des Jahres von Bern her durch Schneegestöber und Regen in Ihr Spital komme, zur ersten Untersuchung im Operationssaal. Warum tun Sie das? Es ist doch ungewöhnlich, dass ich gleich in einen Raum geschoben werde, vor dem ein Patient Grauen empfinden muss. Sie tun dies, weil Sie mir Furcht einflößen wollen. Denn mein Arzt können Sie nur sein, wenn Sie mich beherrschen. Und ich bin ein eigenwilliger Kranker. Das wird Ihnen Hungertobel gesagt haben. Da werden Sie sich eben zu dieser Demonstration entschlossen haben. Sie wollen mich beherrschen, um mich heilen zu können. Und da ist eben die Furcht eines der Mittel, das Sie anwenden müssen. So ist es auch in meinem verteufelten Beruf. Unsere Methoden sind die gleichen. Ich kann nur noch mit der Furcht gegen den vorgehen, den ich suche.« Die Spritze in Emmenbergers Hand war gegen den Alten gerichtet. »Sie sind ein ausgekochter Psychologe. Es ist wahr, ich wollte Ihnen mit diesem Saal ein wenig imponieren. Die Furcht ist ein notwendiges Mittel. Doch bevor ich zu meiner Kunst greife, wollen wir doch die Ihre zu Ende hören. Wie wollen Sie vorgehen? Ich bin gespannt. Der Verfolgte weiß nicht, dass Sie ihn verfolgen. Wenigstens sind dies Ihre eigenen Worte.« »Er ahnt es, ohne es genau zu wissen. Und das ist gefährlicher für ihn. Er weiß, dass ich in der Schweiz bin und dass ich einen Kriegsverbrecher suche. Er wird seinen Verdacht beschwichtigen und sich immer wieder beteuern, dass ich einen anderen suche und nicht ihn. Denn durch eine meisterhafte Maßnahme hatte er sich gesichert und sich aus der Welt des schrankenlosen Verbrechens in die Schweiz gerettet, ohne seine Person mit hinüberzunehmen. Ein großes Geheimnis. Aber in der dunkelsten Kammer seines Herzens wird er ahnen, dass ich ihn suche und niemand anderes, nur ihn, immer nur ihn. Und er wird Furcht haben, immer größere Furcht, je unwahrscheinlicher es für seinen Verstand sein wird, dass ich ihn suche. Während ich, Doktor, in diesem Spital, in meinem Bett liege, mit meiner Krankheit, mit meiner Ohnmacht. Er schwieg. Emmenberger sah ihn seltsam, fast mitleidig an, die Spritze in der ruhigen Hand. Ich zweifle an Ihrem Erfolg, aber ich wünsche Ihnen Glück. An seiner Furcht wird er krepieren. Emmenberger legte die Spritze langsam auf den kleinen Tisch aus Glas und Metall, der neben dem Rollbett stand. Da lag sie nun, ein bösartiges, spitzes Ding. Emmenberger stand ein wenig vornübergeneigt. Meinen Sie? Seine schmalen Augen zogen sich hinter der Brille fast unmerklich zusammen. Es ist erstaunlich, heutzutage noch einen so hoffnungsfrohen Optimisten zu sehen. Ihre Gedankengänge sind kühn. Hoffen wir, dass die Realität Sie einmal nicht zu sehr düpiert. Es wäre traurig, wenn Sie zu entmutigenden Resultaten kämen. Er sagte dies leise, etwas verwundert. Dann ging er langsam in die Dunkelheit des Raumes zurück und es wurde wieder hell. Der Operationssaal lag in grellem Licht. Emmenberger stand beim Schaltbrett. Ich werde Sie später untersuchen, Herr Kramer. Ihre Krankheit ist ernst, das wissen Sie. Der Verdacht, sie könnte lebensgefährlich sein, ist nicht behoben. Ich habe nach unserem Gespräch leider diesen Eindruck. Offenheit verdient Offenheit. Die Untersuchung wird nicht eben leicht sein, da sie einen gewissen Eingriff verlangt. Den wollen wir doch lieber nach Neujahr unternehmen, nicht wahr? Ein schönes Fest soll man nicht stören. Hauptsache ist, dass ich Sie vorerst in Obhut genommen habe. Berlach antwortete nicht. Emmenberger drückte die Zigarette aus. Teufel, Doktorin, da habe ich ja im Operationszimmer geraucht. Herr Kramer ist ein aufregender Besuch. Sie sollten ihm und mir mehr auf die Finger klopfen. Was ist denn das? Fragte der Alte, wie ihm die Ärztin zwei rötliche Pillen gab. Nur ein Beruhigungsmittel. Doch das Wasser, das sie ihm reichte, trank er mit noch größerem Unbehagen. Läuten Sie der Schwester, befahl Emmenberger vom Schaltbrett her. In der Türe erschien Schwester Clary. Sie kam dem Kommissär wie ein gemütlicher Henker vor. Henker sind immer gemütlich, dachte er. Welches Zimmer haben Sie denn unserem Herrn Kramer bereit gemacht? Nummer 72, Herr Doktor. Geben wir ihm das Zimmer 15. Da haben wir ihn besser unter Kontrolle. Die Müdigkeit kam wieder über den Kommissär, die er schon in Hungertobels Wagen gespürt hatte. Als die Schwester den Alten in den Korridor zurückrollte, machte der Wagen eine scharfe Wendung. Da sah Berlach, sich noch einmal aus seiner Müdigkeit emporreißend, Emmenbergers Gesicht. Er sah, dass ihn der Arzt aufmerksam beobachtete, lächelnd und heiter. Von einem Fieberfrost geschüttelt, fiel er zurück.